auf die Bühne, auf die Bühne, gehen auf die Bühne, auf die Bühne. Wir kommen klar, wir hoffen, ihr kommt klar. Ihr wollt mehr und ja, ihr kriegt viel mehr. So soll es sein, wenn BK und Solvo viel erscheint. So soll es sein, wenn BK und Solvo durchdreht. Mann, wie krass, was ich mach, dieser Part ist so hart für die Charts. Also frag nach dem Plan für das Jahr 2008, 2010. Kommt hier raus mit Applaus und die Haus wissen nicht, was sie tun sollen. Wollen sie weinen oder laut schreien, nein, das bin ich richtig. Wir sind aufrichtig, eigentlich will ich chillig sagen, dass wir Ketten tragen. Ich hab viel vor, viel vor. Mit LSD im DK werd ich sehen, was so geht. Bewege mich, quäle nach elenden Regeln. Vergiss die Welt mit nach eigenen Regeln. Diese Worte sind echt und gerecht, also check diesen Track, denn er läuft bei den Netz. Ich bin doch nur etwas am Rumspinnen, was wäre wenn? Wie sieht es aus, wenn wir kommen und auf der Bühne stehen und die Leute durchdrehen und ganz laut schreien? Ja, gelegentlich immer auch mit meinem Flow nicht perfekt, gebe ich zu, ich sage nicht, ich bin der Gott in meiner Crew. Ich will alles machen, wissen, was Musik macht, wenn man sie auftritt und dann dieser Beat kracht. Hier und da ein paar Fans unter 15, wer hat die wohl reingelassen, klar, dass sie hübsch sind. Nix für mich, ich mach eh nur mein Riss, ich mach mein Tape hier und da meine Dispo. Ich mach Dinge wie keiner, ich bin am Singen, oh weia. Ich mache Platten wie keiner, ich bin am Durchdrehen. Gib mir lieber aus dem Weg, sonst tanz ich hier gleich auf dem Tisch. Ich bin der Typ mit dem Shot, wo mein Gesicht in schwarz-weiß durchsticht. Kann es sein, dass mein Top ziemlich gut klingt? Kann es sein, dass mein Top bald da wird? Kann es sein, dass wir auf der Bühne stehen? Kann es sein, dass BK und Zwölfe durchdrehen? Oh! Wie sieht es aus, wenn wir kommen und auf der Bühne stehen und die Leute durchdrehen und ganz laut schreien? Wir kontrollieren den Markt, wir patrouillieren die Charts.